Der amerikanische Schriftsteller Richard Kostelanitz stellt Ihnen heute Abend den Pianisten Glenn Gould als Hörspielmacher vor. I was fascinated by the country as such. I flew north from Churchill to Coral Harbor on Southampton Island at the end of September. Snow had begun to fall and the country was partially covered by it. Some of the lakes were frozen around the edges, but towards the center of the lake you could still see the clear, clear water. And flying over this country you could look down and see various shades of green in the water and you could see the bottom of the lakes. It was a most fascinating experience. I remember I was up in the cockpit with the pilot and I was forever looking out, left and right, and I could see ice floes over the Hudson's Bay. And I was always looking for a polar bear or some seals that I could spot, but unfortunately there were none. And as we flew along the east coast of Hudson's Bay, this flat I don't go, let me say this again, I don't go for this Northmanship bit at all. Because it just seemed endless. I don't... We seemed to be going into nowhere. Not those people who do claim that and they the further north farther, we went, farther north and so the more on. Monotonous. But I see it as a kind of a game, this Northmanship bit. Die Tatsache, dass der Kanadier Glenn Gould einer der größten Pianisten unserer Zeit war, ist nichts Neues. Weit weniger bekannt ist Gould als erstklassiger Hörspielmacher, der vielleicht größte Nordamerikas. Was Sie eben gehört haben, war der Anfang seines Dokumentarspiels oder, wie er es nannte, Docudrama über die Menschen im Norden Kanadas. Wie man sieht, bezieht sich der erste Teil der Bezeichnung Docudrama auf dokumentarische Absichten, während Drama, also der zweite Bestandteil, auf Methoden der Theaterkunst hinweisen soll. Wer die bemerkenswerte musikalische Karriere von Glenn Gould verfolgt hat, wird sich erinnern, dass er 1964 als gerade 32-Jähriger sich aus dem Konzertbetrieb zurückzog. Er erklärte, für ihn sei die eingeengte Lebensweise des reisenden Musikers nicht inspirierend. Stattdessen hatte er sich geschworen, nur noch in Aufnahmestudios Klavier zu spielen. Trotz viel Klatsch und vieler Spekulationen trat er nie wieder öffentlich auf. Der traditionellen Vermittlungsform von Musik zu entsagen, war vor zwei Jahrzehnten ein noch radikalerer Schritt, als er es heute wäre. Er bedeutet ein völliges Umdenken hinsichtlich der Aufführungspraxis, zu dem sich kein anderer Musiker vor oder nach Gould entschlossen hat. Und damals wie heute haben ihn Kritiker dafür gerügt. Viele warnten davor, dass ohne den regelmäßigen Kontakt mit dem Publikum die musikalische Karriere Glenn Goulds in Vergessenheit geraten müsse. Das war natürlich ein Irrtum. Goulds Schallplatten verkauften sich weiter außerordentlich gut und je mehr er sich mit den Techniken und Möglichkeiten der Aufnahme beschäftigte, desto mehr wurde ihm der Unterschied zu Live-Auftritten bewusst. Ein ganz offensichtlicher Unterschied lag darin, dass der Musiker seine Aufnahmen auf Band redigieren konnte. Er konnte Fehler beseitigen. Er konnte ein Stück in Abschnitten aufnehmen und dann die besten Wiedergaben nahtlos aneinanderfügen. Viele Musiker bedienten sich bereits dieser beiden Techniken des Zusammensetzens und des Korrigierens bei ihren Schallplattenaufnahmen, aber Gould ging noch weiter. Er stellte fest, dass der Musiker im Studio seine Aufnahmen im wörtlichen Sinne komponieren, das heißt zusammensetzen konnte. Während die meisten Musiker normalerweise dieselbe Sequenz ein paar Mal spielten und dann die beste Fassung auswählten, machte Gould etwas, das zugleich raffinierter und komplizierter war. Auch er wählte eine Aufnahme als beste aus. In diese schnitt er jedoch einzelne Phrasen oder Teile aus anderen Aufnahmen, wenn sie ihm besser gelungen schienen. Manchmal experimentierte er sogar mit unterschiedlichen Tempi für eine Sequenz. Und zwar wählte er auch hier nicht etwa die eine oder andere Sequenz ganz heraus, sondern er bearbeitete die einzelnen Teile und setzte sie so zusammen, dass schließlich wieder die definitive Aufnahme herauskam. Das Verfahren ähnelt dem eines Action-Painters, der aus den Farben einer einzigen Palette mehrere Leinwände bemalt und sie dann in einzelne Teile auseinanderschneidet, um aus diesen sein endgültiges Bild zusammenzusetzen. Mit dem Unterschied allerdings, dass sich beim Tonband, anders als in der visuellen Kunst, Nahtstellen unsichtbar machen lassen. Gould arbeitete also wie ein moderner Regisseur, der eine Szene in verschiedenen Einstellungen aufnimmt und dann die Endfassung durch die Montage herstellt. Historisch gesehen zeigt die Gouldsche Arbeitsmethode somit Folgendes. Klänge können, weil man sie auf Tonbänder speichern kann, genauso leicht und effektiv bearbeitet werden wie Filmszenen. Man könnte das Montagemusik nennen, wenn es nicht ganz anders klänge. Gould stellte vielmehr fest, dass er durch seine sorgfältige und unsentimentale Bearbeitungsweise auf dem Tonband eine Interpretation schaffen konnte, die nicht nur wegen der geringeren Fehlerzahl jeder Live-Aufführung überlegen war. Sie war auch schlicht besser. Besser in fast jeder Beziehung, in der sich zwischen Musikinterpretationen Qualitätsunterschiede ergeben. Mit Ausnahme der sogenannten Spontaneität, was immer das sei. Gould hat fast 100 verschiedene Werke für Klavier auf Schallplatten aufgenommen und meinte, dass es unnötig blamabel sein müsse, eines der Stücke auch im Konzertsaal zu spielen. Diese Philosophie der Studioaufnahme war aber so radikal, dass sich Gould fortan in zahlreichen Artikeln und Interviews gegen Puristen verteidigen musste. Sie bestanden darauf, eine Schallplatte sei nun einmal ein Dokument und nichts als ein Dokument und nicht wie für Gould eine kunstfertig zusammengesetzte Neuschöpfung. In ähnlicher Weise sind auch seine Docudramas weniger Dokumentationen als ausgearbeitete Neuschöpfungen. Das Stück, das wir zu Beginn der Sendung gehört haben, handelt von den Bewohnern der nördlichsten Provinzen Kanadas. Im Hörspiel dominieren einige Personen, die mit ihrem kanadischen, das heißt nicht-amerikanischen Akzent, über das Leben im Norden ihres Landes berichten. And I began to get the impression that the North is a land of very narrow, very thin margins. Man, of course, is a biological improbability at the best of times. If you wanted to design something that could live on this earth, you wouldn't design a man. And in the North, in many respects, we're at our sort of greatest and our most grotesque. He's sitting there sort of away from the madding crowd that's stampeding up and down the aisles. And actually, he's trying to sort of isolate himself because, in fact, shortly he will be isolated for a long period of time in the lonely North. Just about the time that I was finishing off my thesis on Knob Lake, the phone rang, and Dr. Sven Orvik, then with the Department of Geography at McGill, asked me if I'd like to go north on an Arctic expedition. And of course, being English, I said yes. In diesem Zitat haben wir also nicht nur Menschen, die über ihr Leben reden, sondern auch die Umgebung, in der sie reden. Einen Zug, der über die Schienen rollt. Musikalisch wird der Zug eine Art Cantus Firmus, ein wiederkehrender Grundbass, der gleichzeitig die Gespräche untermalt und miteinander verbindet. Offensichtlich wurden einige der Sprecher nicht im Zug, sondern irgendwo anders aufgenommen. Indem er sich aber der technischen Möglichkeiten eines modernen Aufnahmestudios bediente, hat Gould den Sprechern die Geräuschkulisse eines fahrenden Zuges unterlegt. Somit hat er nicht dokumentiert, sondern kreiert. Als Pianist war Gould, wie wir wissen, ein Meisterinterpret der Fuge. Als Hörspielautor war er ein Meisterkomponist von Fugen. Das zu Anfang vorgestellte Werk »The Idea of North« beginnt mit drei Leuten, die über ihre Erfahrungen im Norden Kanadas berichten. Die Frau, die zu Beginn spricht, beschreibt ihren ersten Flug in den Norden voller Ehrfurcht vor dem Schauspiel der Natur. Sie sagt: Ich war vom Land an sich fasziniert. Ich bin Ende September von Churchill nach Coral Harbor auf der Southampton-Insel geflogen. Es schneite schon. Das Land war zum Teil bereits weiß. Einige Seen waren an den Rändern zugefroren. Weiter im Landesinneren konnte man im Wasser verschiedene Grüntöne sehen und auch den Grund der Seen. Es war eine überaus faszinierende Erfahrung. Ich saß beim Piloten der Maschine im Cockpit und sah immer nach links und rechts heraus und ich konnte Eisschollen auf der Hudson Bay sehen. Ich habe immer nach einem Eisbären oder ein paar Seelöwen geguckt, aber leider waren keine da. Während sie ihre Erzählung über den Norden weiterspinnt, taucht unversehens im Hintergrund eine männliche Stimme auf, die immer lauter wird, während sie an Lautstärke abnimmt. Der Mann sieht den Norden skeptischer und sagt: Ich stehe da nicht drauf. Ich sag's Ihnen nochmal, ich stehe überhaupt nicht auf diesem nordischen Getue. Während die beiden ihre gegensätzlichen Standpunkte weiter erläutern und die Lautstärke ihrer Stimmen sich wie in einem Duett ändert, kommt eine dritte Stimme, wieder die eines Mannes, hinzu. Dieser berichtet über seine Mitarbeit an einem Hilfsprogramm gegen die Armut im Norden. Das folgende Sprechtrio stellt in 4 Minuten in komprimierter Form viele der Themen vor, die im weiteren Verlauf des Docudramas auf konventionellere Art wiederholt werden. Wir hören jetzt die ganze Fuge auf Englisch, oder besser Englisch-Kanadisch, wie Gould sie komponiert hat. I was fascinated by the country as such. I flew north from Churchill to Coral Harbor on Southampton Island at the end of September. Snow had begun to fall, and the country was partially covered by it. Some of the lakes were frozen around the edges, but towards the center of the lake, you could still see the clear, clear water. And flying over this country, you could look down and see various shades of green in the water, and you could see the bottom of the lakes. It was a most fascinating experience. I remember I was up in the cockpit with a pilot, and I was forever looking out, left and right, and I could see ice floes over the Hudson's Bay. And I was always looking for a polar bear or some seals that I could spot, but unfortunately there were none. And as we flew along the east coast of Hudson's Bay, this flat, I don't go, let me say this again, I don't go for this Northmanship bit at all. Because it just seemed endless. I don't... We seemed to be going into nowhere. Not those people who do claim that. And the further north we went, farther north and so on. But I see it as a kind of a game, this Northmanship bit, with people saying, well, you know, were you ever up at the North Pole? You know, and hell, I did a dog sled trip of 22 days, and the other fellow said, well, I did one of 30 days. No, for another 11 years. Perhaps they would see themselves as more skeptical. Sure, the North has changed my life. I can't conceive of anyone being in close touch with the North, whether he lived there all the time or simply traveled it month after month, year after year. I can't conceive of such a person being really untouched by the North for the rest of his life. Of the mass media. When I left in 1965, at least left the job. It goes on like this, as though there's some special it wasn't because of being tired merit, of the some north, virtue to being in the North, or anything some special sure virtue keen as ever. In having been with the primitive people. Servant, I was asked to what special virtue was there in that? And, it is most difficult so that, I find I suppose the it was extreme way isolation. This is very true. And I knew very well I could not go anywhere except for a mile or two walking. I always think of the long summer nights when snow had melted. Day, the lakes were open, and the geese and ducks had started to fly. During that time, the sun would set, but when there was still the last shimmer in the sky, I would walk out to one of those lakes and watch those ducks and geese just fly around peacefully or sitting on the water. Of thinking, and I felt that I was almost part of that country, up the day before yesterday, part of that peaceful surrounding, the world outside, and I wished that it would never end. There it all is suddenly. Are we right to open the mass media, which this incidentally was the real truth about the North, for me as a North, far the fact that whenever I spoke to them, they opened up on the first white man of this North supreme confidence. People tend to go for the more the rest of the world. First adventure This is Glenn Gould, and this program is called The Idea of North. I've long been intrigued by that incredible tapestry of tundra and taiga which constitutes the Arctic and subarctic of our country. I've read about it, written about it, and even pulled up my parka once and gone there. Yet, like all but a very few Canadians, I've had no real experience of the North. I've remained, of necessity, an outsider. And the North has remained for me a convenient place to dream about, spin tall tales about, and in the end, avoid. Der Rest des Hörspiels, The Idea of North, besteht aus dem fortgesetzten Gespräch einzelner Stimmen vor dem Hintergrund der Eisenbahngeräusche. Einer ist wegen eines Arbeitsplatzes nach Norden gegangen, ein anderer des Abenteuers wegen. Ein dritter wurde von seiner Behörde geschickt, ein vierter wollte sich aus psychischem Druck befreien. Alle teilen die Aufmerksamkeit für das überwältigende Wetter, das Kanada von Europa wie vom Großteil der Vereinigten Staaten unterscheidet. Die Vorstellung der allmächtigen Natur ist von jeher ein Hauptthema kanadischer Literatur. Eine Literatur, die Gould ebenso anerkennt, wie er sie in einem anderen Medium bereichert. Ein weiteres Thema der Idea of North ist die Notwendigkeit, sich gegen eine feindliche Umwelt mit ausreichender innerer Widerstandskraft zu wappnen. Dies ist ein protestantischer Grundsatz, den Glenn Gould nicht nur auf Kanada, sondern auch auf sein eigenes Leben bezog. Gould bezeichnete die Eröffnungsfuge als kontrapunktisches Radio, um auf die simultane Kombination von zwei oder mehr Stimmen zu verweisen. Ein musikalisch geschultes Ohr kann neben den Stimmen ein wiederholtes, perkussives Motiv wahrnehmen. Das Wort North, das in den Erzählungen der Einzelpersonen ständig wiederkehrt. Das Trio kann im Gegensatz zum restlichen Docudrama nicht visuell vorgestellt werden. Es gibt keine Szene, der alle drei Stimmen zuzuordnen wären. Das bedeutet, dass dieses Sprechtrio nur als Klang existiert, so wie auch Musik nur als Klang existiert. Gould berief sich für seine Realisation nicht allein auf Bach, seinen offensichtlichen Meister. Er führte auch weniger naheliegende Vorläufer an, wie zum Beispiel Anton Webern. The Idea of North, die Idee des Nordens, die Gould 1967 fertigstellte, bildet einen Teil einer Trilogie aus einstündigen Stücken über die kulturelle Isolation in Kanada. Das Docudrama über den Norden bildete den Auftakt. Das zweite Stück, The Latecomers, die Verspäteten, wurde 1969 abgeschlossen und handelt von den Einwohnern Neufundlands, der im äußersten Nordosten gelegenen Provinz, die sich als letzte der kanadischen Konföderation anschloss. 1949 war Neufundland noch britische Kolonie. Auch für diese Arbeit nahm Gould Aussagen von Einheimischen auf, die von den Kanadiern im Hinblick auf den englischen Namen ihres Landes Newfoundland Newfies genannt werden. Aus Stunden von Bandmitschnitten suchte er die wertvollsten und bezeichnendsten Passagen heraus und schnitt sie zu einem imaginären Gespräch zusammen, das in diesem Fall nicht von der Eisenbahn, sondern von den Wellen des Ozeans untermalt wird, die gegen Klippen der Inselprovinz rollen. Im Gegensatz zum ersten Werk sind die Verspäteten in Stereo aufgenommen. Im folgenden Zitat spricht ein neufundländischer Romanautor über Kunst und bewegt sich dabei im selben akustischen Raum wie eine Frau, die offensichtlich gebildeter ist als die meisten und daher unter den kulturellen Einschränkungen auch mehr zu leiden hat. In other words, you're maintaining 5,000 people to satisfy your desires. It's just a very distorted attitude. I think there's too much emphasis placed on this business of mutual stimulation between artists. The artist who's really worth anything works best when he's alone, I think. I can sit in my bedroom alone and be very creative. But creativity is judged to a certain extent by what other people think, whether other people assume this is creative. Any writer who isn't doing his own thing isn't doing anything worth doing at all, really. The idea that you have to know exactly what the current trends are, you know, that the anti-hero is the thing that's in vogue this year and the hero will be back next, this sort of thing is just nonsense. By being a total hermit, you can be creative for a while, but after a while you have to get out in public to know whether you're being creative. You have to write for yourself, first of all. And then if it happens to be relevant for other people too, why, that's wonderful. Art is judged by people. Whether this is right or wrong, I don't know. It's judged by how much people will pay and who will listen to you or who will buy your work. You know, unless you're very well off, you can't sit and be creative for years and years on end. You eventually have to make money to keep yourself. My novels pay for themselves. But this doesn't really make me unique at all. But then Faulkner, you see, had a very strong regional background. His novels are universal in that they deal with universal problems of the human soul, or as he preferred to call it, the human spirit. But if you can interpret these problems in terms of a strong local region, you can do it much more surely and much more convincingly. Well, let me put it this way. Perhaps The Last Supper is as great an abstract work of art as has ever been produced. Stellenweise hört man zwei Stimmen über dasselbe Thema sprechen. Beim genauen Hinhören stellt man jedoch fest, dass die beiden sich zwar jeweils an einen Gesprächspartner zu wenden scheinen, aber nicht miteinander sprechen. Gould hat Passagen aus verschiedenen Unterhaltungen, in denen es um ähnliche Erfahrungen ging, zusammengeschnitten, ursprünglich um damit bestimmte Themen zu dramatisieren. Mit anderen Worten, auch diese Konversationen sind komponiert. Sie sind Schöpfungen, wie die Klaviereinspielungen Schöpfungen waren. Gould ging mit den Äußerungen der Menschen so um wie mit musikalischen Noten. Oder wie er selbst sagt, man schneidet einfach so lange zusammen, bis man dem Idealzustand so nah wie möglich gekommen ist. Das erfordert mitunter unzählige Schnitte des Bandes. Die Künstlichkeit bleibt dem aufmerksamen Hörer nicht verborgen. Die Isolierung der Sprecher schlägt sich in einer bestimmten auditiven Qualität nieder. Sie lässt weniger an eine tatsächliche Unterhaltung denken als an eine Konferenz, bei der die Teilnehmer räumlich voneinander getrennt sind und nur über Telefon- oder Satellitenverbindungen kommunizieren. Diese Struktur eines informellen Symposiums, isolierter Sprecher, ist in allen Gould'schen Hörspielen anzutreffen. Es ist sozusagen die theatralische Methode, die seine Radiokunst ausmacht. Der letzte Teil der von Gould sogenannten Solitude Trilogy, der Einsamkeitstrilogie, handelt von einer Mennonitengemeinde, pietistischen Protestanten, die in Kanada viel zahlreicher sind als in Europa. Ihr Glauben schreibt ihnen vor, in der Welt, aber nicht ein Teil von ihr zu sein. Was diese Vorschrift heute besagt, ist unter den Gläubigen ständiger Diskussionsgegenstand. We find again and again that Jesus withdraws to each other and an understanding of the world which they lived, would then again determine what the covenant would be for the year that would follow. I always think the abuses that came about in this system were that they took shortcuts, and the teenage kids that arose in the ranks ultimately face that he's had problems with the stamp of approval that came on last year's covenant, so that disagreements opened all the covenants for them against the bishop. Many very heated arguments are different from those in the course of heated debate. But I think it's very healthy. Before, we are not really new ideas from a hierarchy, among the young people. And I think this makes for probably a great divergence of opinion among Mennonites. Not desirable. I think by and large, Mennonites believe that God has given man free will. But it is now, and we feel and that everyone can interpret scripture or among the life in their own way. I think the pressure nowadays is making things more difficult for the children than it did when we were youngsters. But our understanding whole world has changed so dramatically. Needs enlightenment. No matter how you bring children up nowadays, when they get out into the world, the standards or lack of standards got absolutely all are really the light there is. Very difficult for young people. Constantly, I think have we to humble teach ourselves them not to just say that maybe taken over by all the bluff and plain words that's around, but pick and choose. You know, and don't be apologetic for what you have and what you are. Hierarchical system. We call ourselves a Christian body, which can tell us in a local congregation, this is what and you have to believe. We can't understand. We get together every 3 years to decide on actions that we want to take. And we admonish each other, is. But I think essentially we're quite free. We have to control our to decide, young people, you know, what we are going to do and what we are going to believe. As much I still as think, however, that separate. Some things that we carry with us are views, so some elements where of the there has been an overly narrow home situation, if you go to a the party, rebellion is the you don't there. Have to stay and perhaps this is where we have to be you know, careful. When it's good. If there's joy in living and joy in Christianity party, for the years that we have, but I would tell young them, people are going to realize that there is something to this, that it isn't just some old lost custom, that we have something that we should treasure and keep. I had a father who was a minister in the Mennonite church, overboard for everything else that is coming our way. Of course, there's rebellion even where there has been very loose, very strict home father. Life. You just see rebellion, period. I think people rebel family. Just for the we sake of rebelling. Happy with some if they of the bang that drum that and give you all the rock sock in your ears, today, well, that's one way of doing it. We feel that money. When we're with father, they are under the control some of the things church, that we believe, and they are responsible. And that have changed in our way of life. Them responsible and we just don't talk they have about to answer this question. Are you willing we to follow these but rules there are certain things which that we I feel are very important. Read to you, things you like conscientious objection is very important yes. to me. Bemerkenswert an diesem Stück ist zweierlei. Zum einen wird auch hier nicht der Versuch unternommen, die Illusion zu erzeugen, dass sich die Sprecher in ein und demselben Raum befinden. Zum anderen werden nicht nur religiöse Hymnen verwendet, um den Hintergrund der Stimmen anzugeben. Es gibt reichlich andere Musik, wie etwa Teile aus Bachs Cello-Suite oder einen Song von Janis Joplin, wobei solche Untermalung keinerlei erkennbare Verbindung zur Szene oder Geschichte hat. Gould nannte diesen dritten Teil seiner Trilogie, dem er den Titel Ruhe im Land gab, sein Lieblings-Docudrama. Nachdem ich sie alle mehrfach gehört habe, bin ich geneigt zuzustimmen. Es ist das klarste und geistvollste, in dem Sinne, in dem Goulds Bach-Interpretationen klar und geistvoll waren. Hier, wie in den beiden anderen Trilogieteilen, geht es um Vorposten der Zivilisation in Kanada, das für Gould ein Land und eine Kultur ganz anders als die Vereinigten Staaten war. Nachdem Gould die Konzertreisen aufgegeben hatte, blieb ihm mehr Zeit, hatte er aber auch mehr Anlass zur Arbeit für das Radio. Es heißt, dass er in den letzten 15 Jahren seines Lebens dem Radio mehr Zeit als der Musik widmete. Zeitweilig hatte er sogar ein Büro im Sender CBC und es wurde ihm dort sogar ein hoher Posten angeboten, den er klugerweise ablehnte. Er machte Sendungen als Pianist, gab Interviews, interviewte selbst andere und trat als Gast in vielen Programmen des CBC auf. Zwischenzeitlich hatte er eine eigene Sendung, in der er Platten auflegte und über seine Vorlieben plauderte. Zusätzlich arbeitete er mit Hingabe an seinen großen Hörspielen, deren Produktion jeweils mehrere hundert Stunden in Anspruch nahm, sodass pro Jahr nicht mehr als eines fertig wurde. Im Gegensatz zu anderen Hörspielautoren hatte er nie den Ehrgeiz, Theater zu machen. Schon als Kind hatte er das Radio mehr geliebt, weil es, wie er mal sagte, etwas Pureres, Abstrakteres sei. Wir haben bereits Ausschnitte der drei Teile der Einsamkeitstrilogie gehört. Eine andere Reihe größerer Sendungen handelte von Musikern, zum Beispiel dem Dirigenten Leopold Stokowski oder einem etwas merkwürdigen Komponistengespann, Richard Strauss und Arnold Schönberg. In zwei Sendungen ließ Gould eine imaginäre Runde von Sprechern über das jeweilige Thema diskutieren. Den akustischen Hintergrund bildet hier kein kontinuierlicher Sound, sondern Musik, die fast ohne Pause zu hören ist, wobei die Noten vereinzelt regelrecht zwischen die Worte purzeln. We all live on this same planet. We breathe the same air. And we are under the power of the light which the sun gives. No sunlight, no existence on this earth. We are all under the same conditions, and it is our privilege to make the best of those conditions, of the air we breathe, of the light we receive from the sun, that life-giving light. Das war Leopold Stokowski. Hier geht es um Richard Strauss. I can only answer you with a word of his wife. His wife, Pauline, I must say in German, auf Bayerisch. Ich kann nicht so gut Bayerisch, Dialekt. But she has said, ich weiß ja, dass mein Richard ein Depp ist, aber in der Musik, da tobt er sich halt aus. I tell you, you couldn't have gotten a better word for it. It was just the privilege to live for a year in the shadow of a master of this importance, enjoy his company, his talks, and his home. In Goulds Schönberg-Porträt liefern Brahms, Mahler, Strauss und sogar Aaron Copland die Hintergrundmusik. Schon bald ist klar, dass dieser Soundtrack eine raffinierte Montage aus Musikstücken ist, die sich in irgendeiner Weise auf Schönberg beziehen. Wie ein Film, dessen Länge durch jemand anderen bestimmt wurde. Now, Brahms, when you go into his larger works, never does less than two themes at the same time. Certainly in the symphonies, you have always two things going at the same time. Well, I think that Schönberg already in Gurrelieder has always more than one thing going at the time. It is always the complex musical mind. It is never the simple musical mind. I know that he saw himself more as a descendant of Brahms than of Wagner. He saw the line coming down from Beethoven. Brahms and then to his own constructive tendencies, although in his early works, a Gurrelieder and such things, one always feels the vicinity of Wagner. But he didn't see that. He felt he was much more a pupil of Brahms. Well, that's one view of his backward-looking idea of history. Im Stokowski-Porträt besteht die Musik ausschließlich aus Aufnahmen des Dirigenten selbst. Während er über Charles Ives redet, hört man im Hintergrund Stokowskis Aufführung von Ives vierter und experimentellster Symphonie. I I think that Ives had that freedom. Ives, in my opinion, was an inspired amateur of music, like Borodin. Borodin was a chemist, and the fact that they were amateur gave them perhaps more freedom to start with than a young musician who is taught what is good and what is not good. Perhaps later that artist has to throw off the burden of what is good and what is bad and face the actual facts of his art. Gegen Ende seines Monologs spricht Stokowski über seine frühesten Schallplatten. Dazu läuft eine Aufnahme mit dem Philadelphia Orchestra aus den frühen 20er Jahren. Gould äußerte sich über sein Produktionsverfahren. Das erinnert ihn an die alten Tage, die frühen Jahre im Plattenstudio, zurück bis 1917. Er hört seine frühesten Versuche mit der Rienzi-Ouvertüre. Höchst pathetisch, aber sehr komisch. Das in Mono aufgenommene Original ist jetzt nur im rechten Lautsprecher der Stereoanlage zu hören. Dann kommt eine Reihe von Mono-Ausschnitten, die aus dem Archiv des Philadelphia Orchestra stammen. Damals in den 10er, 20er und 30er Jahren schwamm sich das Orchester sichtlich frei, wurde von Stück zu Stück als Gesamtinstrument besser. Natürlich machte in diesen Jahren auch die technische Qualität der Aufnahme von Mal zu Mal Fortschritte. I remember, I think it was in the year 17, that a recording company asked me to make records. And I said, may I listen to some of your records? And they permitted me to do that. They were so terrible, I said, no, I cannot distort music. Sorry, but no, I will not do it. Then, a little after that, I realized how stupid I had been to refuse. I should try to make the records, and if they were bad, try to discover why they were bad and do something about improving the quality. I thought to myself, you're a fool. You shouldn't have said no. So I then said to them, please forgive me, but may I try? We did try, and the records were not good. Carried the vibrations to the cutting needle. We could not use double basses because they did not sound under those conditions. Instead of a double basses, we had a tuba, just one tuba, to play that part. The results were, of course, horrible. Came a day later on when, fortunately, we could record electronically. Im Schönberg-Porträt gibt es eine bemerkenswerte Passage, in der sich der britische Musikwissenschaftler Dennis Stevens und die Komponisten John Cage und Ernst Krenek über technische Probleme unterhalten. Unterlegt ist eine Mischung aus gregorianischen Gesängen und Musik von Guillaume Dufay, Guillaume de Machaut und mit einem Sprung, wie er nur im Zeitalter der Mehrspurtechnik möglich ist, von Karl-Heinz Stockhausen. Achten Sie bitte jetzt beim Zuhören darauf, wie die Stimmen jeweils in Relation zur Musik lauter und leiser werden. Auch dies natürlich ein technischer Kniff, der erst mit heutigen Geräten der Tonaufzeichnung möglich wurde. This whole question of tradition in music, which we're concerned about so much with Schoenberg, keeps recurring because composers have come to me and said, look, what do we do nowadays if we want to organize our works? How can we possibly reproduce something like medieval isorhythm? So I said, well, why not just use it? So one finds from time to time this willingness on the part of contemporary composers to subject themselves to a kind of discipline that was perhaps unknown since 1600 or even 1500. Schoenberg wrote to Webern at some time and said, apropos of some lectures on 12-tone music, he said, I would recommend your possibly arranging the analyses in such a way by choice of works as to show the logical development towards 12-tone composition. Thus, the Netherlands school and Bach for counterpoint, Mozart for phrasing, but also for handling of motives, then Beethoven, but also Bach for development, Brahms and possibly Mahler for varied and complex treatment. He was very much concerned with analyzing the works of those composers, showing how things ticked. And yet, although he didn't withhold information deliberately, he must, especially in recent years in L.A., have seemed rather like some kind of very senior musicologist who was also a composer and was perhaps more concerned with analyzing than with actually teaching composition. Well, that's certainly difficult to interpret. I had some talks with him about history because I was teaching in America in St. Paul. I became very much interested in the ideas of the old music. I was particularly interested in isorhythmic motets of the 14th century because I saw in many of these early manifestations of the composition four tokens of what we were doing. Now, it occurred to me that Schoenberg had very little sense for that. He was not interested at all. He said, I don't care, but how should people write like Palestrina? And it was difficult to make him understand that I didn't want him to write like Palestrina at all. And he said, I just select from these old styles whatever seems to me still alive, like inverted cambiata or something like that. So he just saw in that, let's say, a repository of devices. Well, if the question is, if one looks at Schoenberg's theories from a very, very long distance in the future, whether we would find they are simply leading away into nowhere or whether they make some really lasting impression, I could say this is certainly a very, very valid succession of events in the historical continuum. Well, that is one really a very speculative question. It's like asking what Napoleon has said to Hitler. But I would imagine that he would have perhaps understood the development of the 12-tone technique into serialism. But I don't think he would have particularly liked this aleatoric development that James gave. You still don't get the feeling, the rhythmic feeling of the original notation, which is often red and blue and black and so on, or black void or red void. It carries with it rhythmic undercurrents that are extremely difficult to grasp. And this was obviously a kind of tidy group, a sena. And they just performed each other's compositions, and they were... Well, I just don't know exactly how they react. No one interfered with it. But what it did lead to was the few students I had at Brandeis University in those places where I was... So I think that there again, the really didn't know much about anything. Was a composer, didn't care. So they tried to write, they made designs on paper, or improvise things on tapes, or invent games. Tried at least. One of the students spent 3 or 4 weeks without a single note. What are you doing? It was said that the violin designing a game. Someone had said that before you showed how. And I think this is generally true. The playing against each other. And each one still has a spy in the other one. upon his world in the same mannerist as that old 14th century, making an act on theirs. And so, well, there were several such such characters there, and naturally don't think they had much esteem for Schönberg or anything else. I'm afraid that he stayed away too long to come back now. Now, I don't know whether this is typical, but I have heard lots of musical essays in Europe and here, which I think seem he'd to be absolutely shocked. So I don't know what answer I would get if I would ask such people what they think about Schönberg. Had he come back a little sooner, he might have corrected our evil ways. He never referred to himself as a revolutionary. He always said, I came to fulfill the law, not to break it. Seit dem Anfang seiner musikalischen Karriere wollte Gould sowohl Komponist wie Interpret sein. Sein wichtigster Klavierlehrer, Alberto Guerrero, war ebenfalls Komponist. 1956 publizierte Gould die Partitur eines Streichquartetts, das, wie wohl mehrfach auf Platte aufgenommen, seinem Schöpfer nie richtig gefiel. Es handelte sich tatsächlich um eine spröde, tonale Komposition, die weder als Kunstwerk noch als Neuerung an seine pianistischen Interpretationen heranreichte. 1967 erzählte mir Gould, dass er schwierigere zeitgenössische Musik in der Schönberg-Tradition komponieren wolle, die sich von dem Streichquartett erheblich unterscheiden solle. Ob er jemals solche Musik komponiert hat, weiß ich nicht. Seit seinem Tod im Herbst 1982 ist nichts dergleichen gefunden worden. Stattdessen produzierte er diese Hörspiele, in denen wir vermutlich die Früchte seines kompositorischen Ehrgeizes vor uns haben. Genauer gesagt, verband er in diesen Hörspielen seine Vorliebe für die Fuge mit seinem Gespür für den Aufnahmevorgang und schuf Docudramas, die weder auf der Bühne noch im Film, sondern einzig auf Tonband existieren. Lassen Sie mich Goulds eigene Schlussfolgerungen zu diesem Thema aus dem Jahre 1970 zitieren. Es ist mir in den letzten 5 Jahren aufgegangen, dass man diese besondere Arbeit als eine Art der Komposition ansehen muss. Man ordnet die einzelnen Phrasen und schafft eine Kadenz aus Material wie etwa diesem Interview. Das ist sozusagen Studioarbeit nach Fakten. Hier zerteilen, da aufspalten, eine Phrase strecken, eine andere hervorheben. Der Einsatz von Hall, von Klangfiltern und Kompressoren. Tatsächlich, es ist die reine Komposition. Die Merkmale der Gould'schen Hörspiele sind also die Zusammenführung von Einzelstimmen zu einem imaginären Gespräch. Stimmen und Stimmsätze, einander ergänzender Elemente, die normalerweise so zusammen nicht auftauchen. Fugenartige Kompositionen. Sprache und Sprache, Sprache und Musik, manchmal auch Musik und Musik. All das beruht auf den technischen Möglichkeiten des modernen Mehrspuraufnahmestudios. Nach Goulds eigener Auffassung benutzte er freilich die Technik, um die Arbeit der Renaissance-Komponisten fortzusetzen, von denen er sagte, sie waren die Ersten, die erkannten, dass es möglich, machbar und realistisch war, dass der menschliche Geist und das menschliche Ohr mehrere Beziehungen zugleich aufnehmen, ihre verschiedene Entwicklung verfolgen und an ihnen Anteil nehmen können. Demnach sollten wir Hörer nicht nur nachvollziehen, wie Stokowskis Ausführungen sich zur Musik im Hintergrund verhalten, sondern auch, wie die drei Stimmen am Anfang von The Idea of North einander kommentieren. Ich spiele jetzt einen Ausschnitt aus dem Schlussteil der noch dichter gebauten Fuge The Latecomers, die Verspäteten, dem Hörspiel über Neufundland, in dem die Stimmen ebenfalls einander indirekt kommentieren. I drive out over the road sometimes, and I'm glad the road is there. It's a nice thing to have, to be able to drive across the country. But you stop any point on the road, and you look for 40, 50, 60 miles, however far the eye can see, and you see a land that hasn't changed that much for centuries, for 6, 10 or a dozen, and it's been. And there's a great solace in this, really, that there are some things that are unchanging, and some things that are still not spoiled by. Perhaps it's because one is not big enough to meet the challenge that change presents. You can't have what's gone, and it's stupid to think you can. You can't go back to I was up in the bridge with Captain Groves. We had the accident, but they he had his nose up in the air, and really. Yes, and he was sniffing. He said, I'm fine. He said, I'm different than the rest, but as we travel more, they wouldn't want to leave. They may have strong ties like so I have. So you can't have then again, that. Once they get perhaps away, we're not big enough. I imagine they would have seen that while we kill that. We have not really thought very much about being anything unskilled water for it, except actually, I'm born and reared in people that already spoiled so much else. We're part of it, and we haven't really thought about it's quite easy what we can substitute, what we can put in its place that will represent change, which is inevitable, but which will still be at least a little bit unique. Why were they foolish enough? Why would anyone settle on this foolish little rock? And yet my grandchildren will be able to say the same with me because I'm sure I'll stay here. Oh, no. Divide, not get the house scheme, and I don't know what sort of climate. No, this land interests me. It occurs to me that if anything happens, perhaps it's only a wishful thinking and not intrigued. I've just been reading a book, which is one of the best examples of science fiction I've seen, in which you have a planet, Mars, being invaded. They came in, and of course, we had a feeling that whatever is done by the outsider, we always call them outsiders. Whatever is done by the outsider is right. Oh, I'm not reflecting on civilization, civilization, but I think in this place, we had real civilization. It reminds me, in a way, of what's happening. That's all I feel about. And it's frightening, it's terrifying. I would like to think that we could produce people who were sufficiently imaginative and creative to be able to preserve Newfoundland as Newfoundland without simply pushing it into what is called the mainstream. People are ecstatic with getting into the mainstream. I think it's a little bit stupid since the mainstream is pretty muddy, or so it appears to me. But how we're going to do that, I don't know. It's a political, social, economic, moral problem of tremendous magnitude. I would like to think that we could educate a generation of Newfoundlanders who might be able to tackle the problem, but I'm not sure that we can. Um einen ausgezeichneten Begriff zu verwenden, den Goulds Freund und Landsmann aus Toronto, Marshall McLuhan, gebrauchte, dies ist Radio nicht mehr für das Zeitalter der Konzentration, als die Leute noch Radio hörten, ohne sich nebenher mit wichtigen anderen Dingen zu beschäftigen, sondern Radio für das Zeitalter der Omni-Attention, der Gesamtaufmerksamkeit, in dem das Radio nur einer von vielen Umgebungsreizen ist. Es war Goulds kühner Eingriff, das Radio so reich und vielfältig zu gestalten, wie unsere akustische Umwelt heutzutage ist. Er schuf Hörspiele, die auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig ablaufen. Den Hörer dieser Fugen warnte er einmal. Man kann da nicht jedes Wort hören. Aber in der Schlussfuge von Verdis Falstaff ist auch keineswegs jede Silbe verständlich. Ähnlich wie andere Musiker war Gould ein hervorragender Mime, der andere Menschen und Dialekte nachahmen konnte. Sein Gesellenstück auf diesem Gebiet war eine schamlose Unterhaltung über seine eigenen Bach-Interpretationen, in der er sich mehreren Kritikern stellt, von denen jeder eine andere ästhetische Auffassung und einen noch ausgeprägteren Akzent hat. Der eine ist Engländer, der zweite Deutscher, der dritte New Yorker. But I see that Mr. Schlutz has a question at the moment. Well, like, I don't know if it's a question, man, but I think that the main thing with Bach, you know, is sort of like, well, sort of like the B, you know? I mean, like, you're talking about the D major fugue, the one that goes, and, like, you can't hardly make that scene without a gusto on B, you know what I mean? No, that's true. Well, I think perhaps you misunderstood me, Mr. Slutz, or Theodore, if I may call you that. Sure. I didn't mean to suggest that one should just change gear, so to speak, into a piece, you know. I completely agree with you that one ought to virtually be locked into a tempo once you get a particular prelude or fugue or whatever. Wait. Sure. Well, I think that Herr Klopp has something to add to that. I don't think it is a question of addition, Sir Humphrey. Yeah. I don't presume to correct Mr. Gould, who has obviously sought out his approach with some care, but... Nevertheless, I would say that surely It is a relative matter, this question of tempi. Surely, if one is to perform the music of Bach, the whole, the auditorium in which it is performed is going to play its part. I remember one time as a very small boy, I was taken by my parents to hear the Matthias Passion and the Mengelberg. And it was, well, I know that Mengelberg is not a name which one associates with Bach performance in these days, but it was for me an unforgettable experience. It was very flexible, it was very romantic, really. But there was no question in my young mind that the orchestra, the choir, the solists, and others, of course, the great conductor himself, were responding to the acoustical stimuli, and to more important, to the emotional, stimuli of that that place, that hall, that that church, that ambience in which it was performed. Now, we do not know yet precisely how to calibrate the influence that these qualities are having. There is, of course, no doubt that in a reverberant space, one is going to play more slowly. Of course. And perhaps with more freedom, more fermata, perhaps more Luftpausen, certainly. But can we know that these fermata, these Luftpausen, are not also subliminally calibrated, and that they present, in fact, a precise equation which mysteriously connects them, but which also, at the moment, eludes us? Now, this equation may never be obvious, or I could also say it may not easily give up its secret, so to speak, to any but the most precise method of calibration, anyway, to the most precise instrument. Now, it may also be that these instruments are not yet existing. But if and when they are existing, we may find that the element of surprise, of spontaneity, which up to now we have had to build into our recognition of these phenomena, is in fact subject to proof after all. Yes, I see what you mean. Like, I sort of dig Freddie's point, Glambe, because I one time played the missing brother piece, you know? You mean the capriccio and the departure of a beloved brother? If you say so, man. Anyway, I one time played it for a gig at Fillmore Knot, you know, and, well, like, we sort of serialized the strobe lights so they blinked on the offbeat, you know? Incredible. But, like, likewise, so that their frequencies would sort of relate to the up-tempo sections and contrary-wise. Yes, well, I can certainly see that an experiment of that kind would intrigue you, Teddy. But at the same time, I think it's worth pointing out that very often in Bach's fugues, one of the reasons for the persistence of tempo, or for the feeling in any case that there should be a persistent tempo throughout, relates to the fact that even though Bach has delineated the key relationships with just about as much care as a Mannheim composer would do in a sonata structure. That the space between those related key areas isn't set up in the same way. Well, of course not. For instance, in the B flat minor fugue from Book Two, in that. Yes, quite. This is from your new album, which brings the 48 to a close, I believe, Mr. Gould. Yes, that's right, Sir Humphrey, and it's really my favorite of all the fugues in the 48. In that piece, there's a relationship between the tonic key, B-flat minor, and the relative major key, so-called, which is superficially not unlike the first subject, second subject relationship of the classical sonata. But the subject for the D-flat major entry, for the relative major entry, is not only a reprise of the primary theme, it is, in fact, that theme presented canonically. So instead of offering a new mood, as a Mannheimer would have done, a change of mood anyway, which in the case of a classical sonata might well have taken some time to establish, Bach simply presents an evolutionary approach to the same material, to the same thematic impetus. I don't see what point you can analyze the whole fugue that way, in fact. The first inversion of the subject coincides with the first return to B-flat minor, the first attempt at a canon and inversion coincides with the second return to home key. The first inversion accompanied in canon, I think, by the original theme. I think that's reserved for the dominant of the relative major, A flat major. And one could go on like that, making a case for the fact that in this fugue, at least, and it's not unrepresentative, certainly, every new contrapuntal idea is dressed up by a carefully wrought key change of some kind. Was diese Diskussion von den übrigen unterscheidet, ist, dass die Teilnehmer direkt miteinander sprechen. Nicht zuletzt deswegen, weil Gould selbst hinter sämtlichen eben gehörten Stimmen steckt. Viele Themen der Gouldschen Hörspiele kommen in seiner letzten Arbeit wieder vor. Die einstündige sogenannte Fantasy wurde 1980 ursprünglich für die CBC komponiert. Sie erschien dann aber auch auf zwei Platten, die in Europa ebenfalls erhältlich sind. Die weiteren in dieser Sendung vorgestellten Arbeiten sind leider in keiner Form im Handel. Der erste Teil dieser Fantasy ist wieder ein Gespräch. Diesmal vor allem über Goulds Schaffen als Pianist und Hörspielmacher. Außer ihm selbst tauchen die Herrschaften Sir Nigel Twitt Thornwaite, Karl-Heinz Klopfweißer, Theodor Latz und Duncan Hay Guinness auf. Dahinter verbergen sich die typischen Vertreter der britischen, deutschen, amerikanischen und kanadischen Kultur. Ebenso aber karikaturhafte Exponenten eines bestimmten musikalischen Geschmacks. Während die beiden außerdem in Erscheinung tretenden Damen, nämlich eine fesche Radioansagerin und eine ungarische Marxistin, von Frauen gesprochen werden, verkörpert Gould die restliche Runde selbst. Weil die Herren Kritiker streitsüchtig sind, endet ihre Unterhaltung in Geschwätz, will sagen in Rede und Gegenrede, hinter der dank Mehrspurtechnik immer nur der eine Glenn Gould steckt. Mr. Gould, I have read that the Quiet in the Land is in fact your favorite among these works. Yes, it is, Dr. Klopfweiser, but it's not so easy to excerpt, of course. No, of course not, because it is, well, so to say, at least be fair to explain what you do. One must be great for the variations on a theme. I also do not like the quiet in the land. Of the land. As I explained to the Kodak in the garden, it is putting technology in the service of Calvinistic propaganda. Very well explained. I personally find it highly incomprehensible. Mr. Gould, of course, has this absurd notion that one can concentrate on the multiplicity of the other speaker. You are well on the nonsense, of course, as well as complete Am Ende dieses Gesprächs hören sich die versammelten Kritiker eine Aufnahme der CBC an, bei der es sich um die fiktive Rückkehr Goulds zum Live-Auftritt handeln soll. Und zwar nicht im Konzertsaal, sondern auf einer Bohrinsel im Meer vor Kanadas Nordküste. Das Konzept der Rahmenerzählung, der Geschichte in der Geschichte, ist natürlich Goulds Lieblingsschriftsteller der Gegenwart, Jorge Luis Borges, verpflichtet. Der Erzähler ist Byron Rossiter, dessen theatralische Stimme Goulds Selbstparodie die Illusion eines authentischen Dokuments verleiht. Die Fantasy steckt voller Witze über Goulds persönliche und musikalische Ticks, die er, zahlreich wie sie waren, glücklicherweise ebenso amüsant fand wie alle anderen. Da frohlockt zum Beispiel Rossiter über Goulds Interpretation von Tschaikowskis erstem, Rachmaninows zweitem und Chopins drittem Klavierkonzert, jeweils mit dem Atlantischen Philharmonieorchester. Tatsächlich verabscheute Gould alle diese Komponisten und die Klavierliteratur, die sie repräsentierten. Nie hat er eines ihrer Werke aufgenommen, auch nicht mit dem nicht existenten Atlantischen Philharmonieorchester und natürlich schon gar nicht das fiktive dritte Klavierkonzert Chopins. Die Fantasie ist voller Witz und Übertreibung, wie sie aus der großen Tradition der nordamerikanischen Radio-Comedy geläufig sind. Sie ist überdies durch und durch kanadisch, wie die meisten Hörspiele Goulds. Und selbstverständlich ist sie der reine Gould. Am Ende hatte er ein barockes Hörspiel geschrieben. Über sich, für sich, mit ihm als Glenn Gould und als Darsteller verschiedener anderer Charaktere. Eine Demonstration, dass dank der Mehrspurtechnik der komische Narzissmus zu den bislang nicht dagewesenen Möglichkeiten des Hörspielmachers am Ende des 20. Jahrhunderts gehört. Der Autor dieser Sendung ist Richard Kostelanitz, selbst ein Hörspielautor und jüngerer Bekannter Goulds seit 1967. Kostelanitz hat bezeichnenderweise den Rundfunk nicht durch europäische Beispiele, sondern durch das Hörspiel von Glenn Gould entdeckt, das er in Nordamerika für unübertroffen hält. What Gould discovered for Hörspiel is the possibilities of multi-track tape, which we remember. Was Gould für das Hörspiel entdeckte, sind die Möglichkeiten des Mehrspurverfahrens, das bekanntlich erst in den späten 50er Jahren allgemein gebräuchlich wurde. also viel später, als der Beginn seiner musikalischen Karriere. Indem er nicht mit Schauspielersprechern, sondern mit Fragmenten früherer Aufnahmen arbeitete, ähnlich dem Schnitt des Rohmaterials beim Film, entdeckte Gould, dass man ein Hörspiel komponieren kann, statt es für Sprecher zu schreiben. Da diese Erkenntnis auf seine Vorstellung von zeitgemäßer Aufführung von Musik zurückgeht und damit selbst musikalisch ist, versuchte er nie, szenisches Theater zu machen oder dessen Prinzipien auf die Radioarbeit zu übertragen. Bewundernswert ist auch, wie er sich darauf einlässt, Hörspiele zu produzieren, die nur als Klanggebilde bestehen und nicht versuchen, visuelle Bilder zu erzeugen. Bewundernswert ist seine Neugier auf die Möglichkeiten der Gleichzeitigkeit und Mehrstimmigkeit mit Sprache statt mit Musik. An Goulds Beispiel orientiert, habe ich selbst vor 2 Jahren für den WDR eine Fuge mit dem Titel Die Evangelien komponiert. Es geht also um die ersten 4 Bücher des Neuen Testaments, die in meinem Stück nicht nacheinander, sondern gleichzeitig zu hören sind. Diese Fuge ist Glenn Gould gewidmet. Der WDR hat sie Anfang September 1982 gesendet. Am Ende des Monats starb Gould an einem Herzinfarkt, nur 2 Tage nach seinem 50. Geburtstag. Gould suffered the massive stroke that killed him. By this time, Schoenberg had gone to Los Angeles, and so I drove west and presented myself to Schoenberg. And he said, you probably can't pay my price. And I said, you don't need to mention it because I have no money. And he said, will you devote your life to music? And I said, certainly. And it was the second time I'd been asked such a question, not about music, but about the devotion of my life. I'd been asked that by an architect with whom I was studying architecture in Paris. And then I had said, no, I won't devote my life to architecture. But when Schoenberg asked me if I would devote my life to music, I said, certainly. So he said, well, he would teach me free of charge. And somehow I think I haven't been unfaithful. Once I showed him one of my compositions, and he refused to look at it. It was a piece for a clarinet solo, and I think that the idea of a single line was repugnant to him. He was very involved, as you know, in harmony. And it was my realization that I had no feeling for harmony that led to my stopping work with him. Well, I would say he was rather difficult. In conversation, one had always to watch what one said, to be sure not to use any wrong terms or to express opinions which he would not approve of or which he would reject. One was always a little bit on one's guard. It was quite different from a conversation with Stravinsky, for instance, which was always very relaxed and informal. But with Schoenberg, it was touching. Out. The sergeant will be furious. And I frequently used to chauffeur Schoenberg around Los Angeles. And in the course of one of those drives, I explained to him that I had no feeling for harmony, and I think he already understood this from the way I did the work. I could do it correctly, but I couldn't do it with any feeling. And he said, well, without a feeling for harmony, you'll never be able to write music. And I said, why not? He said, you'll come to a wall and you won't be able to get through it. And I said, well, I'll simply bang my head against that wall. Young or old, strong or sick, guilty or innocent, it was painful to hear the groaning, moaning. I heard it, though I had been hit very hard. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Anfang war so steht das Wort, beim Propheten und Jesaja das Wort geschrieben. Bei Gott, und das Wort siehe, ich Gott. Sende meinen Boten dies vor dir her, der deinen Weg bereiten alle soll. Alle Dinge sind durch das Wort und gemacht, die Stimme eines und ohne das Wort ist nichts gemacht. Bereitet für alles, was geworden ist, war ihm das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes der Täufer war in der Wüste und verkündigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es gingen zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute aus Jerusalem, ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel und aß Heuschrecken und wilden Honig. Das war das wahre Licht, verkündete, dass alle Menschen es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Er war in der Welt, nicht gut und die genug, Welt ist durch ihn gemacht, zu sitzen, und die aber die Welt erkannte ihn nicht. In einer Aufnahme des Westdeutschen Rundfunks brachten wir Glenn Gould als Hörspielmacher. Eine Sendung von Richard Kostelanitz. Es sprachen Reinhard Virchow, Fritz Stavenhagen und Christa Bosch. Die Regie hatte Peter Behrensen.